Gelbe Straßenbahnballade. Ein Mädel und ein junger Mann. Der Fahrer schaut zu in seinem Spiegel und hält paar Haltestellen lang nicht an. Aber weil's spät in der Nacht ist, da kümmert das keinen so sehr. Das Mädel sagt, bitte nicht doch hier drin. Der Fahrer sieht im Spiegel zu uns her. Auf alten Gleisen fährt die Bahn. Gelbe Straßenbahnballade. Der Fahrer biegt ein ins Depot. Die zwei sind verschlungen, so verschlungen und halten sich einander irgendwo. Doch dann fahren sie auseinander. Mit einem Mal hält alles an. Und wie sie gehen, sehen sie der Mann. Traurig gelb wie seine Straßenbahn.